Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Teil 5. Gut. Ihr setzt euren Weg fort. Der Wind lässt etwas nach, ist also leiser. Zieht nicht mehr durch eure Klamotten. Der Regen ist nur leider stärker geworden. Noch stärker. Ihr könnt euren Weg, die Straße entlang, das könnt ihr ruhig weiter so gehen. Das Blöde ist halt, ihr werdet halt ziemlich durchnässt. Eure Kleidung ist bald sackenass. Und wir kommen auch immer schlechter voran durch den ganzen Regen wahrscheinlich. Matsch, ja. Weil Matsch. Ja, das ist halt ärgerlich. Ihr kommt aber weiter. Ab und an auf Anhöhen könnt ihr auch die Burg sehen in weiter Ferne. Und ich sag mal so, nach einer halben bis Stunde Marsch hört ihr ein... dieses Geräusch hört ihr. Kommt das von hinten? Von vorne. Von vorne. Ja, das sind könnte sein, dass es eben die Pferde, das Pferd ist von der Kutsche, von der Knolle. Oder ein anderes Pferd. Kennen wir den Namen eigentlich? Ja, gell? Knolle. Ja, den kennen wir ja, der hat sie gesagt, oder? Sie hat sich ja vorgestellt. Ah, ja, okay. Also ja, ich würde vorschlagen, da wir was gehört haben, dass wir jetzt vorsichtig uns vorweg bewegen. Ja. Würde ich auch sagen. Dass wir nicht wie ein Elefant im Porzellanladen rumlaufen. Gut, bei dem Regen ist es wahrscheinlich, dass sie jetzt eh nicht hören. Aber ja. Wie nah sind wir denn jetzt an der Burg? Also geschätzt bei dem Regen, wenn er jetzt so bleibt, wenn ihr so weiter durchkommt, sind es vielleicht noch maximal 2 bis 3 Stunden. Bis ihr dann da seid. Oh, noch so lange. Ich hab so Hunger. Also sind sie auch noch nicht da angekommen. Das brauchen die nicht so lange. Und jetzt? Weiterlaufen. Mhm. Ich will nicht mehr. Ich hab Hunger. Du hast immer Hunger. Ja, wir haben ja nie was zu essen. Entweder du hast Hunger oder Bauch. Ja. Ist wirklich so. Okay, okay. Ja, offensichtlich sind wir ziemlich nah. Ich würde vorschlagen, dass wir ab jetzt nicht mehr. Wir sind ja bisher auf dem Weg gelaufen, oder? Glaubt. Ja. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eher ein bisschen ins Dickicht gehen. Da ist doch alles schlammig vom Regen. Ja, aber so dichtes Dickicht gibt es halt in der Situation nicht. Also ihr, okay. Jetzt so wie ihr unmittelbar seid. Ja, also das ist so ein bisschen unauffälliger. Weg vom Weg. Weil der Weg sieht man ihn ja sofort. Genau. Scheiße. Gut, dann weg vom Weg. Und weiter hinterher. Ja. Gut. Ihr setzt euren Weg fort. Und dann geht es etwas, ja nicht steil, aber ein bisschen bergab und seid dann an der, könnt auf die Stelle gucken, wo der Wald gerade frisch anfängt und ihr seht, so gut es eben geht durch den Regen, dass bei dem Waldrand die Gruppe steht, der Wagen, wo umgekippt ist und ein Pferd angebunden, etwas von der Gruppe entfernt steht. Okay, ich habe gleich mal eine Idee. Details könnt ihr allerdings durch den Regen jetzt leider nicht so gut sehen. Aber das, was du beschrieben hast, sehen wir jetzt. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir irgendwie versuchen, also das Pferd ist noch angebunden. Ja. Je nachdem, wie sie stehen, dass du bist ja eine geschickte Diebin, sagst du, und kannst gut schleichen. Fast so geschickt wie unser Taschendieb. Oder Kuprum. Ja, da müsste ich, dass einer von euch das Pferd losbindet. Ja, das habe ich auch überlegt. Und Unruhe stiftend. Das ist Pferd, das wir hinterher müssen. Oder zur Not einfach mit dem Stein beschweinen, sodass es durchdreht. Aber es ist Hauptsache, ja angebunden. Ja, aber meinst wenn du, sie das, gehen dann, ja. Ich glaube, also wenn es durchdreht und auf einmal anfängt zu rennen und einen halben Zug mit sich zieht, das tut auch genug Verwirrung stiften. Ich stimme zu. Also ich würde sagen, wir Pferd abzumachen. Ja, also das wäre jetzt auch meine erste. Dass sie hinterher müssen. Ja. Warum ist der Wagen überhaupt umgekippt? Ja, wahrscheinlich durch den Regen irgendwie. Der Weg ein bisschen. Versuchen sie denn gerade wieder grade aufzurichten? Oder ja, die stehen halt dabei. Die stehen dabei, okay. Und ist es möglich, dass wir zum Pferd kommen, ohne gesehen zu werden? Also euch zugunsten ist, dass der Regen halt fies ist, ja. Und dass der Fokus ja auf den Wagen ist. Du könntest dir vorstellen, dass wenn du eine Schleife rechts herum gehst, in geduckter Haltung, dass es möglich wäre, sich da ranzuschleichen, ja. Okay, ich würde es versuchen. Lothar, zum Pferd gehen. Ja, allerdings musst du irgendwie versuchen, dass das Pferd erst losrennt, wenn du wieder versteckt bist. Weil sonst stehst du im Fokus. Also, ich habe gelernt, etwas mehr als nur 5 Meter denken. Nicht so wie die letzten Mal. Soll das denn heißen? Und stehen wir wieder da und sind im nächsten Schlamassel. Wie machen wir das dann am besten? Also, ich nehme an, wenn du es vorsichtig hast, wie gut kennst du dich mit Tieren aus, dass das beruhigt? Überhaupt kann? Nicht. Kuprun. Kuprun ist eingeschlafen. Kuprun? Oh. Okay. Mir geht so, das kenne ich einigermaßen gut aus. Okay. Ja, da ihr. Dann würde ich fast vorschlagen, dass er das macht, damit das Pferd ein bisschen beruhigt. Und wenn er wieder gut versteckt ist, irgendwie mit einem Stock bewerfen oder so, dass es durchdreht. Wir können ja so einen Kopf nehmen zum Schmeißen. Nee, die Frage ist, gibt es in der Welt irgendwelche Monster, die Köpfe abreißen? Was? Dass wir vielleicht den Leuten dort am Wagen damit Angst einbringen, wir ja schüchtern können, dass sie denken, dass so ein Monster in der Nähe ist, wenn der Kopf da zum Pferd fliegt. Nee, ich benutze meine Frau ganz bestimmt nicht als Köder. Es gibt wohl, natürlich, wenn irgendein Tier jemanden reißt, dann lässt es vielleicht mal irgendwie was liegen. Oder wenn ein Ork, der jetzt nicht unbedingt in der Region so ansässig ist, wenn ein Trupp Orks irgendwie dann da wäre und irgendwie einen markieren möchte, dann kann das auch sein, dass sie mal einen Kopf abhaken. Aber das wäre schon ungewöhnlich, wenn da einfach ein Kopf rumliegt. Aber das ist, glaube ich, eine allgemeingültige Aussage. Aber wenn da jetzt ein Kopf liegen würde oder ein Kopf hinfliegt, würde. Ich glaube nicht, dass sie schreiend wegrennen, sondern eher die Waffen ziehen und auf uns warten. Männer, ich schlag vor, Kuprum geht zum Pferd. Ich habe den kleinen Stein dabei. Macht das Pferd vorsichtig ab, redet ihm gut zu, damit es stehen bleibt und wenn er zurück ist, werfen wir den Stein und hoffen, dass es aufgeschreckt wegläuft. Ist das dein Kopfkissen? Es ist ein Stein, der mir sehr am Herzen liegt, aber den würde ich wieder einsammeln später. Okay. Okay, dann gehe ich mal los. Okay, also nur noch mal kurz im Hintergrund. Also Kuprum macht die Schleife rechts herum geduckt und versucht das Tier loszumachen, richtig? Genau. Ja. Und die anderen halten sich bedeckt oder geht ihr auch ein bisschen entgegen? Ich verstecke mich hinter einem Baum. Im Gras. Falsch herum. Ich würde auch in geduckte Haltung gehen und versuchen, so dass man mich auf gar keinen Fall erkennen kann, aber ich würde schon in Nähe zu gucken bleiben, um zu sehen, was passiert. Also ich mache mich auch schon mal in Angriffsstellung für den Fall der Fälle. Also wenn ihr da so bleibt in geduckter Haltung, ist das durch den Regen nicht so das Ding, dass ihr euch da einfach versteckt und dann sieht man euch nicht? Ja. Das ist okay, wenn ihr näher kommen würdet, müsstet ihr für mich nochmal eine Probe machen. Mhm. Aber wenn ihr sagt, nö, wir bleiben da einfach da und würden ich dann, bleiben. Dann ist das okay. Ich auch, ist ja nur Kuprum. Ja, Kuprum, Kuprum. Also den magst du ganz besonders. Zweimal. Ja, okay. Er beginnt sich ja irgendwie immer in dieser Situation. Er ist halt ein Held. Biete mich an, euch zu retten quasi jeweils. Ja, er ist eigentlich der einzige Heldenhafte hier. Wir verstecken uns andauernd. Wer am wenigsten Krieger ist, läuft frontal auf die Gefahr zu. Okay. Ich vermute mal, dass Henry jetzt ganz gern Fingerfertigkeitswurf haben möchte, von mir wegen wertlos binden, ne? Nee, du musst jetzt erstmal ran. Also du musst erstmal über die Schleife ran und dann musstest du auch verborgen bleiben bei der ganzen Sache. Das wird jetzt allerdings nicht so schwierig, ne, durch den Regen und da der Fokus nicht liegt, aber ich hätte trotzdem mal eine Verbergenprobe von dir. Jetzt ist spannend. Ja, das wird jetzt spannend. So. Erster Wurf einer mehr als ich als Fertigkeit habe. Dann das zweite ist eine 3. Und dann eine 5. Okay. Ich habe in Fertigkeit verbergen 5 Punkte. Also von daher ausgeglichen passt. Okay. Du gehst deine anvisierte Schleife in geduckte Haltung. Die Gruppe dreht sich nicht zu dir um und du stehst jetzt in der Nähe von dem Pferd, was dich allerdings schon bemerkt hat, ausschnauft, aber sonst nicht weiter wild umher tänzelt. Du kannst die Gruppe schimpfen hören, wie sie sich gegenseitig Schuld zuweisen, wer denn jetzt das Pferd aufgeregt hätte, dass es durchgeht gegen den Baum fährt und alles umfällt und der ganze Kram da jetzt auf dem Boden rumliegt. Und der Händler schimpft, ja, ich bezahle euch alle nicht, was soll das denn? Hier, ich dachte, das ist hier eine ganz einfache Nummer und ich heuer einfach mir 3 Helden an und die machen hier so einen Anfängerauftrag und dann verkaufen wir die ganzen Sachen, aber nein, alles muss hier schief gehen, ba, ba, ba, ba, ba, schimpft halt rum. Und du stehst bei dem Pferdchen. Ja, dann bin ich jetzt am Pferdchen halt angekommen. Und jetzt ist die Frage, möchtest du Fingerfertigkeit oder Taschendiebstahl einen Wurf haben bezüglich Knoten auflösen? Willst du es aufschneiden oder auflösen einfach? Aufschneiden wird zu auffällig. Ja, dann... Ein Auflösen könntest du der Knoten gelöst haben. Ja, also... Da würde ich schon, da ist ein komplizierterer Knoten dran, ne? Da bräuchtest du eine, also das Gegenteil von Fesseln eigentlich, also eine Fesselprobe machst du einfach mal. Und ich hätte noch gerne eine Charisma-Probe erstmal. Eine Charisma-Probe? Hm? Tja, das also Pferd hat halt. Muss ich jetzt unter meinem Charisma-Wert würfeln? Einfach nur mal Charisma würfeln, genau. 2. Gut. Oh, gut. Und dann dein Fesseln einmal. Jetzt sind 2. Als erstes. Alter, das ist spannend. Oh, jetzt das zweite ist eine 19. Fingerfertigkeit. Da habe ich aber 13 als Fingerfertigkeit und 8 Punkte auf die Fertigkeit. Der dritte ist eine 11. Du hast es gerade so geschafft? Damit komme ich gerade mit den Punkten genauso hin. Mhm. Du brauchst eine ganze Weile. Der Knoten ist dir erst nicht ganz geläufig. Du ziehst und zuppelt, guckst immer mal zum Pferd. Und du kannst den Knoten dann lösen. Das Pferd bleibt auch ruhig, weil du dich nicht so schnell bewegst. Und das Pferd ist jetzt lose. Dann bewege ich mich jetzt auf dem gleichen Weg, wie ich hingegangen bin, wieder zurück zu Ava und Lothar. Mhm. Möchte ich jetzt keine erneute Probe. Du bewegst dich weg, der Fokus liegt nicht auf dich. Ist okay. Okay. Ich bin das erste Mal stolz auf meine Gruppe und strecke einen Daumen nach oben. Ein Daumen nach oben. Ich schüttel nur den Kopf und zeige Kuprum mit der Hand, dass er sich ein bisschen beeilen soll, bevor sie uns sehen. Komm schnell, komm schnell. Okay. Sobald Kuprum uns erreicht, würde ich meinen Stein langsam aus der Tasche ziehen und versuchen, nicht das Pferd zu treffen, sondern kurz davor, damit das Pferd aufgeschreckt wegrennt. Was muss ich dafür tun? Du müsstest dann auch, also es ist schon für einen Wurf ein ordentlicher Wurf. Das ist schon, da musst du schon ordentlich weit wegwerfen. Also du könntest könntest du jetzt ein bisschen näher gehen und mal eine Schleichenprobe noch, also eine Verbergenprobe noch mal machen. Oder du könntest eine Werfenprobe machen, die allerdings erschwert um 2 wäre. Werfen. Wo, also Wurfwaffen bei dem. Ach, Kampf. Wurfwaffen, das habe ich denn da. Bin ich gar nicht schlecht eigentlich. Um wie viel erschwert? Um 2. Ich würde. Ich gehe noch ein bisschen näher dran, das ist vielleicht doch die sicherere. Weg, bevor sie dann irgendwie den Stein hören und das dann uns dann entdecken. Also ich gehe ein bisschen näher Richtung Pferd. Ja, dann einmal eine Verbergenprobe nochmal. Jo. 8, 9 und 19, aber ich habe 10, also kann ich ausgleichen. Ja. Okay, du kannst die Distanz, die du verkleinern wolltest, verkleinern. Das hat soweit funktioniert. Du kannst das Pferd besser sehen, steht da jetzt halt so rum und denkt sich, Lolo, ich bin ein Pferd. Lolo. Ich versuche also aus dieser etwas kürzeren Distanz jetzt den Stein vorsichtig so zu werfen, dass er so landet, dass das Pferd nicht getroffen wird. Das heißt, ich nehme jetzt auf Wurfwaffen. Leiteigenschaft ist dann Fingerfertigkeit und auf was würfel ich da jetzt genau? Fingerfertigkeit. Mach mal einfach Attacke, dass du den Stein wirfst. Es ist jetzt auch nicht schwieriger. Du hast ja die Distanz verkleinert. Das heißt, du hast den Attackewert von 9. Okay. Ich habe eine 9 gewürfelt. Okay. Es funktioniert. Du wirfst einen Stein los, der schlägt nicht gegen das Pferd, sondern gegen den Baum ein. Und das Pferd, so wie ihr das geplant habt eigentlich, ist verängstigt und pest von euch weg dann Richtung Wald und versucht dabei nicht plötzlich irgendwie umzuknicken. Die Gruppe flucht nur noch lauter und der Händler meint dann, nein, Buttercreme, bleibt stehen! Buttercreme, halt! Und stürzt in den Wald hinterher. Die drei Dilettantenhelden bleiben stehen. Der Mann in Rot fängt laut an zu lachen. Sehr gut. Es hat geklappt. Ich gestikuliere ein Yes! Und gehe zurück zu meiner Gruppe ganz schnell. Und wir können jetzt zum Wagen. Ich würde sagen, sie sind jetzt zu dritt. Wir sind zu dritt. Wir haben die Überraschungsmanöver auf unserer Seite, dass wir jetzt quasi mal ins Gefecht stürzen. Ins Gefecht? Aber Kuprum ist jetzt nicht so der Krieger, oder? Kuprum, wie sieht's bei dir aus? Da kann also ja die anderen überreden. Ich bin eher derjenige, der mit Fingerfertigkeiten arbeitet. Taschendiebstahl und sowas alles. Ich auch. Nicht so der Krieger. Macht doch mal. Ich hätte gerne von euch dreien eine Mutprobe. Ja, yeah. Gut. Hab's geschafft. Oh, ich habe 20 gewürfelt. Guck rum, wie ist bei dir? 19. Oh, wir sind ja super mutig. Also Lothar fühlt sich total in der Lage, da die Leute umzuhauen. Bei euch sieht es allerdings nicht ganz so, bei dem Rest der Gruppe nicht ganz so aus. Nee, ich weiß nicht. Das ist mir nicht so ganz geheuer, Lothar. Ich bin zwar, ich habe auch nicht genug Intus. Wenn ich jetzt ein bisschen in einem Tee hätte, dann wäre gar kein Problem, aber bei mir. Was ist denn, wenn ich jetzt quasi auf sie zustürme, die Aufmerksamkeit auf mich lenke und ihr dann von hinten kommt? Und dann? Und dann angreift. Ach so. Weil dann schauen sie von euch weg und dann habt ihr jede Möglichkeit, sie außer Gefecht zu setzen. Hm. Was sagst du dazu? Klingt nicht verkehrt. Oder ihr habt jetzt eine bessere Idee. Alle meine Ideen findest du. Also, ich sag gar nichts mehr dazu. Ach, so ist doch. Nein, alles gut. Ja, gut. Ja, jetzt nicht stur Kopf spielen. Ich bin super stur. Ich bin auch super, super genervt. Ich hau dir gleich einen auf den Kopf. Warum? Was habe ich dir jetzt getan? Der Plan hat funktioniert. Du hast dir nichts zu essen gegeben. Das ja, ich habe Hunger. Und das klappt alles vorne und hinten nicht. Gut, dann. Was? Das funktioniert doch gerade alles gut. Gut, wenn das jetzt klappt, dann machen wir das jetzt. Auf deine Verantwortung. Okay, dann gebt euch aber mal in eine bessere Position, dass ihr von der anderen Seite angreifen könnt. Okay, dann würden wir auf die andere Seite uns begeben. Ja. Verbergen. Geht so ein bisschen Richtung Flankieren, was ihr da vorhabt? Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Ach ja, dann macht beide nochmal eine Verbergenprobe, dass ihr dann versucht, etwas parallel zum Waldanfang zu kommen. 4. Ja, hab's geschafft. Und 16. Jo, ich hab's auch geschafft. Okay. Deine beiden Gefährten, Lothar, begeben sich geduckt schleichend an den Waldrand. Und die Gruppe steht sich wohl, also diese Heldendilettanten stehen da noch und scheinen die Köpfe zusammenzustecken, was sie jetzt wohl so machen. Das kannst du sehen. Was möchtest du machen? Ich habe ein, oder wer steht denn am nächsten von mir? Von dieser Heldengruppe? Ja. Naja, die stehen relativ nah beieinander. Also das ist jetzt nicht so viel durch... Okay. Dann renne ich auf sie zu mit einem, ich setze einen Schicksalspunkt ein. Ja. Schmeiße die, ich habe einen Dolch. Warte mal, erstmal gucken, was ich auf Wurfwaffen mache. Die Wurfwaffen waren irgendwo hinten, Kampftechniken, ne? Oder wo muss ich gucken? Wurfwaffen. Dritter Bogen. Unter Kampftechniken. Ja, okay, da habe ich. Da muss ich quasi nur einmal auf FF würfeln, oder? Nee, du hast dann Attacke und Fernkampf und da hast du eine 6. Das basiert auf deinem Fernkampf, in dem du die Leiteigenschaft, ja. Und Fernkampf ist bei. Wurfwaffen hast du nur 6 da leider. Achso, ist dann nicht so. Ja, gut, was kann ich. Du musst aber auch bedenken, ein Wurfdolch und ein Dolch sind zwei unterschiedlich gelagerte Sachen. Also, das ist schon. Das kann mal gut gehen, aber Wurfwaffen, Wurfdolche sind wesentlich schlanker, leichter, besser balanciert, dass man damit besser werfen kann. Ich habe gehofft, dass ihr das nicht auffällt. naja, ich renne einfach. Packe meinen Zweihänder und versuche mit einem Hieb so viel zu erwischen, wie es geht. Wofür? Ich mache mal den Regen gerade noch leiser. Es regnet aber trotzdem weiterhin, also euch nicht wundern. Du läufst also jetzt zu denen hin und wofür genau verwendest du deinen Schicksalspunkt? Was möchtest du für den Angriff? Für den Angriff, okay. Dir als erstes zugewandt. Ich versuche das jetzt in der Reihenfolge mal zu bringen. Brüllst du dabei oder läufst du einfach nur so dahin? Ich renne einfach so, weil wenn ich brülle, dann mache ich das sofort auf mich aufmerksam. Versuch dabei so, ja, also wenig Lärm zu machen. Okay, du läufst los mit deiner Waffe. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke fangen sich um zwei umzudrehen. Knolle hörst du laut fluchen. Sie fängt an, ihre Armbrust anscheinend wieder vorzubereiten, die sie wieder entspannt hatte. Mit lächelnder Miene stellt sich der Ron auf, macht seinen Vorschlaghammer los und geht dir sachte entgegen, sodass du ihn als erstes treffen würdest. Der Magier in der roten Robe bleibt bei seiner Position stehen und beobachtet das Ganze noch mehr. Will sich wohl da noch nicht, will noch nicht so viel da irgendwie in die Situation reinlegen. Und jetzt um den Kampf mit Ron, um das so ein bisschen abzukürzen, ansonsten wird das eine Attacke, Würfel hier, Würfel da, bla bla bla, hätte ich gerne, dass du erstmal 3 Angriffswürfel würfelst. Und ich würfel auch 3-mal einen Angriffswürfel. Dass wir das erstmal haben. Okay, also deine Attacke von deinem. Warte, welcher Wert ist das jetzt genau, der Attacke? Attackewert bei deiner Waffe. Mein Attackenwert bei meiner Waffe. Achso, bei den Kampffähigkeiten meinst du jetzt? Yep. Also 2 Hände, 2 Handschwerter. Da habe ich ja 9. 3-mal. 3-mal, genau. Muss ich einfach nur die 9 unterbieten. Genau, das würfelst du jetzt bitte 3-mal, damit wir so eine Abfolge ungefähr haben. Okay, einmal 9. Einmal eine 8. Und einmal eine 2. Also bei dir gehen 3 los und warte mal. Bei dir gehen 3 Attacken. Okay, würfel bitte nochmal 3-mal die Parade. Puh. Parade ist... Wo ist die Parade? Ist direkt daneben. Ah, ja. Das ist Parade. Ah, okay. Ach so, Moment mal, da hatte ich... Ja, okay, Attacke habe ich dann quasi 10 und da... Was ist dann KTW? Warte mal, KTW? Da habe ich nämlich 9. Rechts habe ich Attacke, glaube ich. FK, AT, FK. Hey, Moment mal. Nee, Moment. Du hast doch deine... Du hast auf dem Charakterbogen... Ach so, nee. Ja, du musst da drunter noch gucken. Du hast bei oder bist du ganz rechts? Oder wo bist du? Ach so, ah nein, du guckst bei Kampftechniken. Nein, nein, du musst ja, bei deinen Nahkampfwaffen stets. Da steht AT und Parade nebeneinander. Aber warte mal. Links vom Gewicht steht beides. Ja, ach so, aber, da habe ich 10 und 3. Nee, das kann aber nicht sein. Das fällt mir auch gerade eben auf, weil du kannst den Attacke-Paradewert kannst du nicht so krass auseinanderziehen. Also, das, wie das hier steht bei Kampftechniken, 2 Handschwerter, 10 Attacke, Parade 6, das würde passen, aber da passt unten die 2 Händer Parade irgendwie nicht so ganz. Okay, also das war voreingestellt, als ich 2 Handschwerter ausgewählt habe. Das ist komisch, weil das kann irgendwie... nee, du kannst aber 6, die 6 zählt in dem Moment. Die 6. Mhm. Puh, auch 3-mal. Hm? 10... Eine 6 und eine 10. Okay. 10, 6 und 10. Das heißt, du hast nur einen abwehren können. Okay, ich würfe einmal ganz kurz. Also ihr fangt euch an, er mit seinem Vorschlaghammer und du mit deinem Zweihänder. Ich muss mal kurz hier eine AT geben. Und... So, also ihr umtänzelt euch so ein bisschen, nachdem du angelaufen kommst, er springt mal einen Schritt zurück. Du versuchst ihn mit seinem Zweihänder zu behaken und die ersten 2 Schläge, die ihr austeilt, könnt ihr euch ablocken mit euren Waffen, so gut es eben geht. Ihr steht im Schlamm, es regnet wie Scheiße immer noch. Es sieht wohl diese ganze Kampfszene sieht so ein bisschen dreckig und behäbig aus. Er holt dann nach dem zweiten parierten Schlag, holt er nochmals aus und trifft dich mit seinem Vorschlaghammer am linken Arm. Jetzt muss ich aber mal kurz mal den Schaden auswürfeln. Was ist mit meinem Schicksalspunkt? Wie beeinflusst das? Warte. Bin ich gleich noch da? Bin ich noch gleich bei dir? Du hast doch eine Rüstungsklasse, ne? Sag mir mal kurz deine Rüstungsklasse. Rüstungsklasse. Ich hab, das war keine voreingestellte Rüstung. Also ich hab halt, ich hab drauf geschrieben, eben Fell-Leder-Plattenrüstung. Dann hast du, meine ich. Da steht jetzt überall 6, 6, 6, 6. Nee, warte mal, das haben wir irgendwo. Rüstungsklasse, bob, das steht hier irgendwo in dem Bogen auch mit drin, meine ich. Rüstungsklasse. Also erstmal kannst du dir eine Wunde auf jeden Fall aufschreiben am linken Arm, eine Quetschung. Das kannst du dir schon mal kurz aufschreiben, damit du das gerade eben weißt, weil er dich da einmal erwischt hat. Ich finde, wo ist denn deine Rüstungsklasse? Das ist ja, ich habe aber hier so einen Bogen, da kann ich das gerade nochmal sehen. Du hattest ja so eine, was heißt, Fellrüstung, hast du gesagt? Ja, Fell, Leder, Plattenrüstung, weißt du, so wie aus den aus dem Norden halt üblich. Okay, dann, wenn ich hier bei Leder, ich sag mal so, das ist jetzt nicht überall so, ein Lederharnisch zum Beispiel hätte drei, ich habe hier so eine Liste mit den ganzen, Rüstungskram, und da ist es so, dass die Rüstung an deinem Arm nicht ganz so dollo ist, aber da kannst du, hast du eine Rüstungsklasse in dem Moment von 2. Das heißt, du kriegst 6 Schadenspunkte. Oh. Ist ja ein Vorschlaghammer, der haut halt schon ziemlich rein. Die darfst du dir aufschreiben. Allerdings, durch den Hieb fühlst du dich noch saurer als vorher, willst einen weiteren Hieb setzen. Dieser Typ, der Ron, rutscht dann aus, blöderweise, und du setzt einen Schlag durch, der quer einmal über, was haben wir denn hier, was sagt der Körpertrefferwürfel, auch seinen linken Arm trifft. Ich habe dafür immer so einen Würfel, damit man dann, wenn man nicht gerade gezielt irgendwie schlägt, dass ich hier den Würfel entscheiden lasse, wo du triffst. Und du darfst mal auswürfeln, wie viel Schaden du gemacht hast. Daumen drücken für Arm ab. 2W6 plus 4 sind das beim Zweihänder. 2W6 plus 4, warte, ich sag einfach, was ich würfel. Wie oft zweimal? Zweimal den W6, genau. 15. Oh Gott, der stirbt davor. Was? 15 und 6? Ja. Nein. 6 Würfel musst du würfeln, nicht so. W20. Okay, ja, dann hättest du nämlich obliterated, dann wäre er jetzt explodiert wahrscheinlich. Oh, nicht schlecht. Nicht so, der wäre matsch dann. Eine 6 und eine 6. Also 12 plus 4 sind 16. 16, er hat eine Rüstungsklasse von 2, hast du 14, also, hast du ihm... Gott, da hast du ihm ja schon die Hälfte der Lebenspunkte quasi abgezogen. Du hast ihm... Also, da ist jetzt 6 gut, oder? Ja, das ist schon, du hast ihn schon ordentlich getroffen, also das hat sich mit deinem Schicksalspunkt gelohnt. Du kannst ihn, schlägst mit deinem Zweihänder quer über den linken Arm, den er dann, gibt es ja auch so eine nette Tabelle bei den neuen Bögen, dann haben sie so 2 Schwertsmarker, also du hast ihm die Hälfte seiner Lebenspunkte ja schon abgezogen. Der Arm ist quasi überhaupt nicht mehr zu gebrauchen, er schreit auf, lässt seinen Vorschlaghammer in den Matsch plumpsen, weil er den gar nicht mehr richtig halten kann. Der Arm ist kein schöner Anblick mehr. Er hängt noch dran, aber ist längs aufgeschnitten. Ordentlich Kraft dabei gewesen. Und er muss sich mit dem anderen Arm, muss er sich den so ein bisschen halten und geht auch leicht auf die Knie, weil der Schmerz doch schon sehr übermannt ist in dem Moment. Was machen die anderen beiden? Ich habe Angst. Das ist mir alles nicht mehr. Was? Da gucken, sollen wir nicht einfach gehen? Ich gucke gerade fasziniert zu. Die Frage ist, wie reagiert Knolle und wie reagiert der Magier gerade? Knolle sagt, ach du Scheiße! Und dieser Sinus, der in der roten Robe, fängt an, mit seinen Händen etwas sich zu bewegen und sich auf irgendwas zu konzentrieren. Oh, ich befürchte das Schlimmste. Also entweder wir helfen Lothar jetzt, weil ich glaube, der Magier hat was, oder wir fliehen um unser Leben. Gucken wir mal, ob ich irgendwas jetzt machen kann, dass ich dem Magier dazwischen funke. Wir haben strategischen Vorteil, wenn wir jetzt von hinten quasi zuschlagen. Ich könnte versuchen, meinen Stock zu werfen. Wie weit bin ich vom Magier entfernt? Einen kurzen Sprint. Also ihr seid seitlich von denen und es wäre ein kurzer Sprint. Okay. Bin ich hinter ihm oder bin ich seitlich von seitlich. Ihm? Seitlich. Das Einzige, das heißt, was ich gut bin, ist schlecht. Mit dem Dolch an den Hals ran ist ein bisschen schlecht. Ja. Ja, sagst du es mir. Weil wenn ich seitlich von ihm bin, sieht er mich ja beim Anschleichen, respektive beim Anlaufen dann. Ja, schon, aber die Frage ist, ob er seinen Zauber zu Ende bringen könnte. Das kannst genau. du so jetzt nicht sagen. Dann versuche ich das einfach mal. Du willst. Ich sprinte auf ihn zu mit dem Dolch in der Hand, mit dem Ziel, ihn den Dolch an den Hals zu setzen. Okay, dann mach mal bitte. Und den Zauber zu unterbrechen. Okay, dann mach mal bitte einen Attackewurf. Und dann. Ja, mach erstmal einen Attackewurf. Okay, mit. Ich muss unter 9 kommen, ne? Mit deinem Dolch, wenn ich auf deinen Bogen mal kurz gucke. Hä? Was steht da? Doch, nee. Naja. ja, du musst. Nee, du hast bei. Jetzt muss ich auch den richtigen Bogen aufmachen, ne? Das würde helfen. Du hast eine Attacke von 9. Genau. Genau, richtig. Mist. Ich möchte einen Schicksalspunkt einsetzen. Das musst du vorher sagen. Also du kannst nochmal. Das ist schade. Das musst du halt vorher in dem Moment sagen, dass du. Dass nee, dann du das, ist es zu spät. Ich habe 19 gewürfelt. Okay, der Sinus dreht sich zu dir, während du da angelaufen kommst. Er sieht's auf halber Strecke. Seine Konzentration ist dadurch schon ein bisschen zerstört. Lass mich mal kurz würfeln, was er denn da eigentlich vorhat gerade eben. Das muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Er hat ein kleines Repertoire an Zaubern, was ich mir vorbereitet habe. Und ich muss mal kurz gucken, was er da jetzt genau macht. Er spricht den Zauber. Statt dass er ihn auf Lothar setzen kann, spricht er ihn wohl auf dich. Etwas unsauber. Von der Reichweite passt das, ja. Warte. Steht hier noch irgendwas anderes drin? Nö. Er schießt einen Lichtblitz auf dich und spricht dazu auch die Worte Blitz, dich find. In fester Stimme und ein Lichtblitz fährt gen deine Augen und du wirst geblendet und auch in deiner jetzigen Aktion etwas verwirrt. Also sprich, du kannst nicht wirklich gerade eben sehen. Es ist, als ob du in den Blitz geguckt hättest. Das ist eigentlich schön zum Schreiben, als ob es jetzt geblitzt hätte geblitzt. Durch den. Ja. So als der, zum Regen zusätzlich noch. Und du bist in deinem Lauf etwas unterbrochen. Und kannst auch deine Attacke dann logischerweise nicht fix genug irgendwie anbringen. Parieren kann ich also auch nicht demnach. Nee, das jetzt in dem Moment nicht, nein. Nee, gut. Ich würde aus dem Hintergrund versuchen, die Situation zu entschärfen, weil ich beobachte das, ja, und meinen Dolch zu werfen, damit da nichts weiteres passieren kann, dass der Sinus nicht was weiteres zaubern kann. Jetzt in der Situation, in der Kupp leicht geschwächt zu sein scheint. Kannst du gerne machen. Du kannst gerne, müsstest das mit einer Vorwärtsbewegung kombinieren, aber du könntest jetzt nach vorne laufen und versuchen, ihn mit dem. Genau. Währenddessen ist Knolle noch dabei, ihre Armbrust gerade eben zu spannen. Oh. Die wird diese Runde jetzt, also diese Attacke-Runde quasi nichts machen, außer dieses Spannen. Okay. Also ich würde werfen einfach und versuchen. Okay, probier. Ja, warte, was habe ich denn da? Auf Dolch, ne? Mhm. Also, oh ja, das ist immer schwierig, ne? Weil's ja ist das jetzt als, Wurfwaffe oder ist das Dolch? Du würdest ist ja, das Wurfwaffe? Ja, du würdest ihn als Wurfwaffe einsetzen. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Weil der eigentlich nicht dafür gedacht ist, aber probier es einfach mal. Als Wurfwaffe. Okay, ich versuch's. Als Wurfwaffe. Eine 6. Würfel mal, da das jetzt nicht dafür gedacht ist und ein bisschen Distanz, aber würfel mal bitte ein 1W6 ohne die plus 1. 5. Okay, du triffst den Magier und zwar in der Brust mit 5. Er hat eine Robe an, das heißt, gerade mal der eine für 4 Schadenspunkte. Das heißt, er hat noch 17. Er fasst sich schreiend an die Schulterregion. Und ja, also es ist schon unangenehm. Das hat schon wehgetan. Wie bin ich denn hier reingeraten? Ich wollte das gar nicht. Ich wollte niemanden verletzen. Oh Gott. Das ist ein Berufsrisiko ist das. Oh, ich bin doch eigentlich nur eine Spielerin. Na gut. Aber den habt ihr erstmal auf jeden Fall aus jeglicher Konzentration rausgebracht, auch wenn Koprum jetzt ein bisschen komisch guckt, aber es hätte schlimmer sein können. wie ist es bei Lothar gerade eben? Also, um nochmal die Situation einschätzen zu können, einer kniet jetzt vor mir, ist verletzt, handlungsunfähig, oder? Ja, das überwältigt ihn ziemlich, dass du ihn so hart an dem Arm getroffen hast. Dann steht jetzt noch jemand da, wer war der, wie viel waren das jetzt insgesamt? Knolle ist ungefähr auf der, ist noch bei dem kaputten Wagen, ist fast fertig mit dem Spannen von ihrer Armbrust. Die Szenerie mit dem Blitz und so weiter konntest du gut beobachten. Das ist aber auch einen kurzen Sprint nochmal entfernt von hier. Also ist nur noch der Magier und Knoll da, die angreifen können quasi. Hm? Am besten irgendwie Knolle dran hindern, dass sie das spannt. Kann ich... Ah, scheiße, ich würde jetzt gern auf Menschlichkeit, irgendwie sowas würfen, ich würde gerne mal auf Menschenkenntnis würfen, um abzuschätzen, ob es was bringen würde. Ihn ein Schwert vom Kind zu halten, sodass und so die Knolle dazu zu zwingen, dass sie dass sie aufgibt oder nicht schießt. Also ich würde sein Leben bedrohen und würde darauf würfeln, ob sie so barmherzig wäre oder ob es ihr egal wäre. Das ist ein Zwerg, ne? Ein Mensch. Ja. Ja, und sind Zwerge rassistisch? So. Meine ich jetzt nicht rassistisch, nur einfach. Ist frage, ob du Menschenkenntnis anwenden kannst in dem Moment. Nee, das ist schon. Menschenkenntnis ist in dem Moment schon über Spezies hinauszusehen. Das schon. Okay, gut. Aber da wird mir das irgendwie so ein Attackzeit irgendwie was abziehen, also so, dass ich deswegen keine Attacke mehr machen kann. Ja, also wenn du das jetzt nur einschätzt, mach mal die Probe, mach das mal. Das ist okay. Ja sowas wie eine Einschätzung, so ein Gedanke irgendwie so zum Fassen. Ja. Geschafft. 10. 17. 4. Scheiße, schon mal nicht geschafft. Du überlegst kurz, ob dieser Plan dazu führen könnte, dass sie das Knolle von ihrem Angriff absieht. Auf die kurze Zeit, wo ihr die Leute kennengelernt habt, kannst du aber nicht einschätzen, ob sie jetzt so abgebrüht wäre und trotzdem schießen würde und ihr das Leben ihrer Mitreisenden egal ist oder ob sie die Waffe senken würde. Und sie steht jetzt aber außer Reichweite von. Also da müsstest du für den Sprint deine Aktion verwenden, um dahin zu sprinten. Ja, das ist klar. Aber steht, kann ich es einschätzen, ob das eine reelle Chance ist, dass ich sie erwische, bevor sie mit dem Bolzen schießt? Das ist eine gute Frage. Okay. Scheiße. Schwierig. Was mache ich jetzt? Du kannst auch ein bisschen noch überlegen und die anderen können ja auch was machen. Beziehungsweise Kuprum, der. Wollte ich gerade sagen, ich kann, glaube ich, momentan nichts machen. Ne? Ich würde jetzt erstmal zu Kuprum eilen und gucken, was mit seiner Sicht ist. Sieht verloren aus und damit ich ihn beschütze quasi von der Seite, dass ihm nichts weiter passiert. Aber muss aufpassen, der Magier ist nicht, der ist ja nicht komplett handlungsunfähig. Ich dachte, der ist raus, oder? Der hat ein Dolch in der Brust. In der Schulter. In der Schulterregion. Ach, also Schulter. Ich habe ausgewürfelt, wie das ist, ein Torso eingetroffen. So. Der ist jetzt nicht gleich tot umgefallen, aber das macht auch keinen Spaß, so ein Messer in der Brust. Oh, er ist auch außer Gefecht quasi erstmal. Ja, nicht, also er macht nicht unmittelbar. Er wird nicht unmittelbar, wenn ihr jetzt natürlich zu einer Handlung zwingt, wird er was machen, aber der ist jetzt auch erstmal damit beschäftigt, dass er ein Messer in der Brust stecken hat. Ja, genau. Gut, also der ist erstmal, sagen wir mal, unmittelbar. So ein bisschen out of order. Ja, ja. Kommt drauf okay, an. Dann weiß ich jetzt, was ich machen möchte. Ich möchte einschüchtern einsetzen da, und möchte sie ihm einschüchtern und sagen quasi, du siehst, was wir innerhalb von kurzer Zeit mit deinen Kameraden gemacht hast, du bist jetzt alleine, ja, und du hast, bis du deine Waffe nachgeladen hast, ist bestimmt irgendein anderer da, auch wenn du mich jetzt treffen solltest, oder Gubrun, oder Arwan. Deswegen überleg dir jetzt ganz genau, was du machst. Wenn du aufgibst, dann verspreche ich dir, dass alle am Leben bleiben. Wenn du schießt, dann kann ich für nichts garantieren. Okay, mach mal eine Probe. Fand ich gut. Einschüchtern. Da habe ich eine 10 auf Mut, habe ich geschafft. Eine 2 habe ich auch geschafft. Sehr gut. Eine 15 auf, was war CH? 8, aber ich habe 12. Kann ausgleichen. Hab's geschafft. Dieser Lothar. Ich bin so ein bisschen verliebt im Hintergrund. Ich sehe auch sehr gut aus, das darf man nicht vergessen. Ach Gott, ja. Sehr gut. Aber du hast deine Frau in deinem Reis. Ich bin vergeben, also, tut mir leid. Ja, also ich glaube, da besteht keine Chance. Die Knolle hört das, unterbricht dann ihr Nachladen, guckt zu der anderen Seite, dass da ja auch noch zwei sind und dass der eine Kumpane da hängt und der andere mit Messer und sie dann so, ach zum Teufel auch! Und schmeißt den Bolzen einfach auf den Boden, der sich durch ihre leichte Panik nicht so schnell einfädeln ließ und gibt Fersengeld Richtung der Feste, der Burg. Also die Straße entlang. Ah. Okay. Dann wäre scheiße, dass sie wegrennt. Aber ich würde jetzt dafür sorgen, am besten mit euch, dass wir jetzt die zwei erstmal fesseln oder ja. Schädlich oder machen. Oder ich nehme mal an, dass sie jetzt nicht mehr viel Gegenwehr. Also ich habe denen ja versprochen, dass alle am Leben. Einer sollte aufpassen, während die anderen alles. Ja. Also Sinus sieht das gerade noch nicht so. Ach, der sieht das noch nicht so. Der sieht das noch nicht so. Oh. Der sieht das noch nicht so. Der Feuermagier, der Magier. Ja. Oh, was macht der? Der ist wieder am. Ja, verdammt, Banditen! Verdammt! Und er hält sich so diese Schulterregion, wie der Dolch eingetroffen ist, und wedelt irgendwie ein bisschen albern mit seiner anderen Hand herum. Wohl versucht er irgendwas, aber das sieht halt nicht so professionell aus. Okay. Dann würde ich versuchen, was vorhin Kupro nicht gelungen ist, und mich von hinten an den Rand pirschen und ihm quasi meinen Hakendolch, den ich auch noch habe, an den Hals zu halten. Das wird so nicht mehr ganz klappen. Also du kannst ihn natürlich versuchen, von vorne zu überwältigen und daran zu hindern. Das kannst du machen mit einem sprunghaften Satz oder mit einem kleinen Minisprint so nach vorne schnellen. Okay. Aber ja, das du könntest als Manöver quasi versuchen, ihm das. Ja, als Manöver könntest du das versuchen. Manöver? Auf was würfel ich da jetzt? Mach mal erstmal eine Angriffsprobe. Also eine Attackeprobe. Attackeprobe? Hä? Bin ich doof? Überleg dir, ob du vielleicht Schicksalspunkt einsetzt, bevor du würfelst. Das ist. Dann sicher. Ich setze auf jeden Fall einen Schicksalspunkt ein. Jetzt sag mir noch, wo Attacke ist. Das ist Attacke, Attacke. Bei den Kampftechniken. Ja. Auf dem dritten Bogen hast du bei Dolch eine Attacke 9. Ach so, beim Dolch. Ach so, aber den habe ich doch gar nicht mehr. Der ist doch weg. Der steckt doch in der Brust von dem Typen. Du hast doch noch einen Hakendolch. Ah, Hakendolch, der habe ich der 8. Und okay, ein Messer. Okay. Nicht Messer. Ich nehme das Messer. Okay. Eine 3. Okay. Schicksalspunkt wolltest du einsetzen, hattest du ja gesagt? Ja. Ja. Okay. Du stürmst nach vorne mit dem Ziel, ein Manöver einzusetzen, wo du ihm gleich das Messer an die Kehle hältst. Ich will nur mal kurz gucken, was er da gerade eben vorbereitet hat als Zauber. Oh. Ich habe ihn, ich muss dazu sagen, ich habe ihn so ein bisschen als Magie-Dilettanten. Ich habe vorher nicht festgelegt, welche. Ich habe nur ein Sortiment an Zaubern festgelegt, dass die er kann, aber welche er spielt, kommt quasi durch einen Würfelwurf. Er hat angesetzt, einen Horiphobus-Zauber anzusetzen. Das ist sowas wie. Dass man plötzlich Panik bekommt vor den Leuten. Warte mal, ich will mal ganz kurz nochmal in das Handbuch nochmal gucken. Ein Zauber, der Angst verursacht. Du hast einen Schicksalspunkt eingesetzt. Nee, bevor er den Zauber durchsetzen kann, zu Ende bringen kann, mit seiner geschwächten Art, gibt es ein kleines Fitzeln in seiner Hand und dich überkommt kurz ein kleiner Schauer. Mehr aber auch nicht. Also sie stellen sich die Nackenhaare kurz auf. Mehr aber nicht. Und du kannst ihn unmittelbar in Klingenreichweite bedrohen in der Halsregion und hast ihn jetzt so in einer Halteposition. Sehr gut. Ich schüttel mich kurz wegen dieses komischen Gefühls und sag so, Freundchen, keine Mucken. Bleibt jetzt so. Bin ich immer noch geblendet? Es hört langsam auf. Es hört langsam auf, diese Blendung. Du merkst es halt noch. Du hast noch ein bisschen, musst noch häufiger blinzeln. Und so ein bisschen, die Orientierung ist ein bisschen schwierig, aber du kannst dich jetzt schon so besser bewegen, wieder besser gucken als vorhin, wo du gar nichts mehr gesehen hast. Gut. Sehe ich, wo. Aber es in die Richtung, dass ich da hingehen kann. Ja, du siehst zwei Personen. Das zu unterscheiden wird noch ein bisschen schwierig, aber du kannst es. Ja. Okay. Gut, aber ich habe ja mitgekriegt von wegen, dass sie ihn jetzt bedroht, sprich, sie ist ja nicht in der Gefahr. Nee. Genau. Und dann versuche ich mal, mich in die Richtung zu begeben, aber eben nicht allzu schnell, weil ich ja eben noch gehandicapt bin. Ja. Sinus ergreift das Wort und meint dann, da wurden wir schon einmal, unserem ersten Abenteuer, wurden wir von räudigen Banditen überfallen. Lass uns doch gehen. Wir sind doch nur eine lose zusammengestellte Abenteuertruppe. Dieser Dolch tut so weh. Lasst uns gehen. Ich habe euch ja versprochen, dass ihr am Leben bleibt. Allerdings müsst ihr mir auch ein paar Fragen beantworten. Der Ron hält sich nach wie vor sein letztes bisschen Arm da. Und bleibt bis auf sein Knurren und Schnaufen vor Schmerzen, bleibt er ziemlich ruhig. Er hat wohl sehr echt damit zu kämpfen. Sinus allerdings nickt dir einmal zu. Willst du zu der Gruppe mehr hin? Weil Ron wird wahrscheinlich, also. Achso, ja. Und hat irgendjemand, Heilkunde? Gar nichts. Gar nicht. Mach mal Heilkunde, Seele, Krankheit, Gift, Wunden, 5. Da ich ja ein Krieger bin und als Krieger aufgewachsen bin, akzeptiere ich oder schätze ich jeden, der im Zweikampf sich in Zweikampf gestellt hat und ja seine Ehre bewiesen hat. Deswegen biete ich eben dir an, dass ich dir deinen Arm schiene, dass du und abbinde, dass du lebend zum nächsten Dorf kannst. Ja, schienen, also ich glaube abbinden, der Arm ist so zugerichtet, dass ein bisschen abbinden und so weiter, das ist schon eher schwierig. Also da musst du schon echt, da muss ein Medikus ran. Das siehst du sogar als Laie, da muss ein Medikus irgendwie mal ran. Okay. Dann verspreche ich dir einfach, dass wir dich ins Leben bringen. Aber ihr müsst mir jetzt noch die Fragen beantworten. Und zwar die erste Frage ist, was für einen Auftrag hattet ihr? Wovon hattet ihr gesprochen, als ihr uns begegnet seid? Sinus braucht einen kurzen Moment, um sich zu sammeln und meint dann, wir wurden einfach nur angeheuert, diesen Karren zu bewachen. Ganz, wir sind einfach Abenteurer und wollten unser erstes Abenteuer, unsere Reisekasse ein bisschen aufbessern und haben uns in der Taverne getroffen und dann kam dieser Händler auf uns zu und sagte, hier, es gibt Dukaten und ihr müsst einfach nur diesen Karren beschützen. Und wir dachten uns einfaches Geld und dann wir wollten einfach nur diesen Karren von A nach B bringen. Okay, Kuprun. Ja. Du bist ja quasi der Experte, was Diebstahl angeht und kennst dich wahrscheinlich auch mit Verstecken und so aus, nehme ich an, oder? Ich könnte mal dementsprechend den Magier ein bisschen filzen, ja. Na, ich meine jetzt generell den Wagen. Scheint ja irgendwas Kostbares drin zu sein. Und am besten auch diesmal im Gegensatz zum letzten Mal, als sie wahrscheinlich mit dem meisten Geld davongekommen ist, die Zwergin, auch eben nach Verstecken Ausschau zu halten. Kann ich gerne mal dementsprechend gucken, ob ich was finde, ja. Okay. Siehst du überhaupt noch was? mit deinem so wie ich Blick? Das sehe, reden kann ich ja mit euch. Es dauert halt, bis ich was machen kann. Ja, deine Augen brennen, vor allen Dingen noch ins Tränen. Du wirst ein bisschen länger brauchen, um dich da so dran zu gewöhnen wieder. Kannst aber gerne an den Wagen herantreten und da drin rumwühlen. Dann mache ich das jetzt mal. Okay. Auch. Ach, kannst du auch. Also. Ja, aber ich muss ja den Dings bewachen. Sinus. Okay. Es hängen gerade zwei Leute auf Sinus, ne? Ja, zwei. Also das. Ich dachte Ron. Entweder muss Lothar den Ron gehen lassen oder den Sinus gehen lassen. Also beide so überwachen kann er jetzt nicht. Ja. Ich dachte, Ron ist so außer Gefecht, dass er sich gar nicht groß rühren kann. Naja, vielleicht könnte er schon noch weglaufen oder irgendwie auf eine dumme Idee kommen. Aber der wird es nicht lange machen, wenn man da nicht irgendwie was macht mit seinem Arm, ja. Hm. Ja, also ich habe mir angeboten, dass wir ihn lebend zum nächsten Dorf bringen. Also wenn er wegrennt, ist er selber schuld. Das stimmt. Gut. Aber Kuprum, ja, du kannst dir den Wagen etwas genauer ansehen. Es ist ein Handelskarren. Dieser Handelskarren ist mit allerlei Sachen gefüllt. Wohl ist das ein Handelskarren, der vielleicht regelmäßig zur Versorgung der Burg Osenbrück genutzt wird. Sprich, dass Tannwirker, Händler sich hochmachen, da die Waren verkaufen und mit dem Geld dann in Tannwirk wieder wirtschaften. Du findest einige Kisten, die eine oder andere Rübe, Nahrungsmittel sind rausgefallen. Du findest so alltägliche Sachen, also vieles Alltägliches. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Waffenlieferung oder sowas, sondern was man halt in so einem Handelskarren vermuten würde. Da ist da mal ein Topf drin, da ist da mal ein bisschen Seife drin, Steckrüben, die obligatorische Hartwurst, Decken, Stiefel, ein paar Fackeln, allerlei Kram halt, den man halt durchaus mal gut gebrauchen kann. Wirf mir mal die Hartwurst direkt rüber hier. Ich hab echt Hunger. Sind da auch Taschen bei? Da sind auch, da ist unter anderem auch ein Rucksack mit dabei. Da ist auch eine Gürteltasche mit dabei, die man an einen Gürtel mit anbringen kann. Kann Kuprun dann irgendwie drauf würfeln, ob er nach Verstecken im Wagen Ausschau halten kann, ob irgendwas versteckt wurde? Klar. Ich guck gerade, welches am besten. Am besten jetzt Taschendiebstahl? Nee, ne? Nee, Sinnesschärfe, hätte ich jetzt gesagt. Okay, ich versuch's mal. Ja, ich habe bei Sinnesschärfe nur 4. Ja, habe ich auch. Vergiss es. 19. Okay, du guckst in den Wagen und klopfst ab und an auf die Truhen und guckst hier und da, wühlst das Ganze ein bisschen durch. Jetzt einen doppelten Boden oder sowas findest du nicht, aber ich schicke dir mal einen Text, den du vorlesen kannst, weil du findest auch einen kleinen Brief. Und den schicke ich dir jetzt hier mal rüber. Und den kannst du, wenn du möchtest, den anderen vorlesen. Musst du natürlich nicht, aber ich habe es dir mal über unseren privaten Chat mal geschickt. Hey, ich habe hier einen Brief gefunden. Den lese ich mal kurz vor. Lieber Bruder, der schleichende Tod, den ihr mir brachtet, wird bald in Samtauch veredelt. Sobald wir die Ware dann auch in Gareth unter das Volk gebracht haben, schwimmen wir in Dukaten. Trefft mich wie gewohnt in Tannwirk und vernichte das Blatt, wenn gelesen. Nicht wie das letzte Mal, du Plunze. Hat ja wieder super geklappt, ne?